Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 364. Es gibt was auf die Ohren. Test Sony MDR-1000X. Werden wir gleich loslegen, ja. Und es ward Ruhe. Ha, sehr schön, ja. News diesmal nicht ganz so viel, aber das passt ja ganz gut wegen der Sendezeit, ja. Und bei der Community war auch nicht viel los. Ja, aber einen kleinen Nachtrag zum Line Messenger gibt's noch. Die App der Woche, dann auch noch mal vielleicht was, naja, wo ich dann noch ein bisschen länger drüber sprechen muss, zumindestens, warum es App der Woche geworden ist. Ne? Naja, schauen wir mal. Test vom Sony MDR-1000X. Ich habe mir tatsächlich einen Kopfhörer geleistet, der weit über das hinausgeht, was ich jemals für einen Kopfhörer ausgeben würde, überhaupt für irgendetwas aus dem Audiobereich an Lautsprecher oder sonstigen Wiedergabegerät. Ja. Ganz einfach, weil ich nicht der audiophile Typ bin. Ja. Also das heißt, ich hab zwar sehr wohl, ja, ich meine, gut, das sagt jeder, bei mir stimmt's aber hoffentlich. Ja. ich hab ein relativ gutes Musikgehör, ja. Und trotzdem kann ich ganz gut ausblenden, beziehungsweise mache mich daran nicht fest. Ja, wenn ich unterwegs bin, dann muss es nicht eben klingen, als ob der Tenor oder die Euphoniumspielerin, ja, direkt neben mir steht und mir in die Ohren pustet. Ja, im Gegenteil, da ich so extrem empfindliche Ohren habe, würde ich mir da noch was reinstopfen. Tatsächlich, ja, das mache ich grundsätzlich auch auf Konzerten und so weiter immer Gehörschutz drin. Ja. Und genau das ist der Grund, warum ich dann eben doch so tief in die Tasche gegriffen habe für einen Kopfhörer. Denn es ging mir um das Noise Cancellation System. Das gab's früher mal. Da habe ich einen Kopfhörer gehabt. Das war schon so viele Jahre her. Also wirklich weit, weit mehr als 15 Jahre, ja. Weiß nicht, wie viel das gekostet hat damals, ja, 30 oder 40 Mark. Und der hat wirklich super Dienste geleistet, dieser neue Cancellation Kopfhörer. Und dann auf einmal war das Thema weg. Niemand hat sich mehr dafür interessiert. Und auf einmal, so still und heimlich, ist es wieder zum Standard aufgestiegen, oder was heißt wieder, ist dann tatsächlich zum Standard aufgestiegen für die teuren Geräte. Seitdem gibt es nichts mehr Vernünftiges im Niedrigpreissegment. Ich habe hier auch die Tautronics In-Ear-Kopfhörer. Das sind doch eine von den besseren, ja, bis 40 Euro, also sie haben 40 Euro gekostet, ja. Aber das war bei weitem nicht gut genug. Problem ist beim Noise Cancellation System, dass eben nicht jeder Ton herausgefiltert wird und auch nicht herausgefiltert werden kann. Also muss das Gerät so gut wie es geht die Töne rausfiltern. Und da gibt es eben jetzt Patentprobleme. Ja. Bisher hat es eigentlich nur einer so gut gelöst, dass man sagen kann, okay, es wird noch viel mehr rausgefiltert als nur das tiefe Brummen oder ein Rauschen, ja, von draußen. Wenn zum Beispiel eine Klimaanlage läuft oder die Waschmaschine oder so, ja. Das sind gleichmäßige Töne und das klappt eigentlich mit den meisten Noise Cancellation Kopfhörer dann auch ganz gut. Wo es dann aber ganz, ganz immense Unterschiede gibt, wenn etwas zum Beispiel Sprechen, ja, Geräusche im Raum, ja, nicht gleichbleibende Geräusche, sondern Geräusche, die auftreten, dann wieder weggehen, wie zum Beispiel Musik von außerhalb, ja, oder ein Klopfen oder ähnliches. Da wird bei den billigen fast gar nichts herausgefiltert. Ja. Und bei den teuren hat's eigentlich bisher nur der Bose Quiet Comfort 35 geschafft. Das war eigentlich auch den Kopfhörer, den ich bestellen wollte. Ich habe schon viel Positives davon gehört, habe etliche Testberichte gelesen Insbesondere eben mit Schwerpunkt auf das Noise-Cancellation-System. Ehrlich gesagt, der Klang war mir vollkommen wurscht. Ja, ich sag's ja. Ja. Aber das ANC war wichtig. Und ich war schon eigentlich schon am Bestellen und dann habe ich eine Alternative entdeckt. Und zwar der Sony MDR-1000X. Ich bin da natürlich sehr, sehr skeptisch gewesen. Warum? Sony hat Produkte von aus allen Preiskategorien. Ja. Die haben Kopfhörer für 15, 20 Euro. Die sind so grottenschlecht, dass selbst ich als, wo ich eben noch gesagt habe, ich lege nicht so viel Wert auf Soundqualität, dass ich, wenn ich die anziehe, denke ich, oh Gott, oh, ah nein, das darf noch nicht wahr sein. Ja. Und die haben aber auch Kopfhörer, die sind über alle Zweifel erhaben. Und der MDR 1000X hat es geschafft, dem Bose Quiet Comfort 35 in Sachen ANC den Rang abzulaufen. Das ist der einzige Kopfhörer auf dem Markt, der ein besseres ANC hat als der Bose Quiet Comfort 35. Und das soll was heißen. Ich habe nicht einem Testbericht geglaubt, ich habe nicht zwei Testberichte geglaubt, nein, ich habe gleich fünf Testberichte gelesen, die alle haben dasselbe gesagt. Es waren alles ganz unterschiedliche Redaktionen, ganz unterschiedliche Tester und die haben das alle bestätigt. Einer auch zähneknirschend, weil er doch Bose-Fan ist, ja. Aber letztendlich musste er zugeben, dass das ANC besser ist. Und sogar noch, und das hat mich am meisten verwundert, haben die, haben von fünf, also vier von fünf Testern, ja, haben gesagt, dass auch der Klang besser sein soll. Aber da möchte ich mich nicht heute nicht drauf versteifen, denn das sind auch persönliche Präferenzen, ja. Das ist übrigens auch der Grund, warum solche ganz üblen Dinger wie Beats-Kopfhörer, ja, dann tatsächlich bei vielen Leuten als super gut genial gelten. Erstmal natürlich das Marketing, ja, ganz klar. Es ist cool. Aber dann auch, weil, ich sag das jetzt mal ganz salopp, ja, die Hip-Hop-Kiddies halt da andere Musikpräferenzen haben. Die wollen satte Bässe, brummende Tiefen, ja, gute Mitteltöne und die Hochtöne, die hören die sowieso nicht mehr, ja, brauchen da überhaupt gar nichts drauf verschwendet zu werden, ja, für das Soundprofil bei Beats, ja. Und so kommt es dann halt, dass die dass diese Leute, die eben halt in diesen Genres unterwegs sind, die knallen sich die Beats Kopfhörer drauf und sagen, was ein geiler Sound, da brummt die Mucke. Ja, aber das ist nicht das, was ich zum Beispiel haben will. Da muss die Musik darf auf keinen Fall brummen. Ja, die Höhen müssen so klar sein, ja, dass ich meine, mein Gehirn spielt Piano. Ja. Und die Mitteltöne sind bei mir eher, naja, nicht ganz so schlimm wichtig. Ja, aber natürlich müssen die auch vorhanden sein und auch gut rüberkommen, stark und kräftig sein, ja, aber sie stehen halt nicht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt stehen bei mir eher die hohen Töne und die dunklen Töne sind zwar okay, wenn die kräftig sind, die dürfen aber nicht brummen und schon gar nicht dominierend sein. Dann, das ist für mich ganz schlimm, ja. Und das, obwohl ich, und das ist wahrscheinlich auch der Grund davon, ja, ich höre mehrere Arten von Musik. Ich höre profanen J-Pop, ja, ich höre Techno Trance, Ambient, ja, und Progressive House, aber auch Klassik. Ja, ja, jetzt ist kaum zu fassen, ne? Der Rio hört sich Klassik an, ne? Das wer hätte das gedacht? Ja, in der Tat, so ist es. Und deswegen brauche ich eben einen ausgeglichenen Kopfhörer, der eben möglichst wenig für eine Zielgruppe sich, naja, versteift. Also ein reiner Klassik-Kopfhörer, diese ganz extrem teuren Referenzkopfhörer, die wären zum Beispiel auch für mich nichts. Also das heißt, die den Sound quasi komplett unverfälscht, ohne Bearbeitung ohne jegliche Bearbeitung weitergeben. Das braucht man zum Beispiel für die, also für absolute Klassik-Fetischisten, ja. Da ist es besonders wichtig, denn wenn der Kopfhörer anfängt, die Tuba zu verändern, dann ist es vorbei. Dann geht gar nichts mehr. Ja. Nur, das Problem ist eines. ANC-Kopfhörer können niemals einen audiophilen Klassik-Fan zufriedenstellen. Das geht nicht. Denn in dem Moment, wo ANC aktiviert ist, muss der Kopfhörer massiv eingreifen in den gesamten Klang. Und dann ist es besonders wichtig, dass der Eingriff auch so stattfindet, dass es im Endeffekt sich so natürlich anhört, als ob er nicht eingegriffen hätte. So ein bisschen paradox, ist aber so. Bose und auch der Sony machen das beide ausgezeichnet. Ja. Das heißt, die müssen zwar den Sound massiv verändern, aber wenn die fertig sind, hört er sich so an wie vorher, aber mit dem ANC mit drin. Ich könnte es jetzt lang und breit erklären, wie das im Einzelnen funktioniert, aber ihr müsst euch so vorstellen, jede Welle wird bei ANC durch eine Gegenwelle neutralisiert. Effekt, also so zumindest in der Theorie, ist Ruhe. Einfach Stille. Ja, so ist das. Die Physik hat dann natürlich ein paar Grenzen gesetzt. Das heißt, absolut kann das nicht sein, weil eine Welle ja immer auch in Bewegung ist. Ja, vor allem wenn das Musik ist. Da schwingt alles. Und da muss ja quasi im Prinzip mitgeschwungen werden. Deswegen kann auch niemals alles rausgefiltert werden bei der ANC. Das hat nicht nur mit der Leistungsfähigkeit der Prozessoren zu tun, sondern einfach auch mit dem Aufnahme der Mikrofon, Verarbeitungszeit etc. Ja, also das geht so nicht. Aber Sony und Bose schaffen es eben sehr, sehr viel rauszufiltern und dann könnt ihr einen richtigen Wow-Effekt erleben und der ist vor allem beim Sony sehr, sehr stark ausgeprägt. Ihr setzt den Kopfhörer auf und dann habt ihr Ruhe. Die allermeisten Töne verschwinden einfach im Hintergrund und was bleibt, ist eigentlich nur noch der Sound, der Ton, der rauskommt aus den Lautsprechern bzw. aus den Kopfhörern an euer Ohr. Und das ist besonders schön. Denn dadurch hat man das Gefühl, man hört die Musik losgelöst von der Umwelt. Das ist faszinierend und funktioniert aber nur dann, wenn auch wirklich die meisten Töne herausgefiltert werden, die eben im normalen Frequenzbereich eben anfangen. Und wenn ihr an einer Baustelle zum Beispiel, euer Büro an einer Baustelle habt und ihr setzt den Sony auf, dann hört ihr von der Baustelle eigentlich nur noch ein leichtes. Ja, ich zeige euch das mal, wie ich das so meine. So, und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie das ist. Ich habe das natürlich hier simuliert, ja, mit Filtern und so weiter. Aber so hört sich das in etwa an, ja. So verschwinden in etwa die Geräusche im Hintergrund. Wenn ihr dann noch den Ton, der quasi von der Quelle kommt, hört, also die Musik etc., dann gehen die Hintergrundgeräusche dank dieser ANC komplett auf irgendwie in diese Musik über und ihr hört nur noch die Musik eigentlich. Ja, das ist ganz, ganz faszinierend. Und das war eben der Grund, weil ich brauch's ruhig und ich habe ein Defizit in Ruhe. Definitiv. Ja, die Dämmung alleine durch die Muffen ist schon beachtlich. Ja, die Noise Cancellation ist also standardmäßig eingeschaltet. Ihr könnt die aber auch mit dem Knopfdruck einfach ausschalten. Übrigens ganz faszinierend auch, wenn ich euch das mal zeigen kann, sind die Ansagen, die im Kopfhörer gemacht werden. Ja. Power on. Bluetooth connected. Ja. Und wenn man dann zum Beispiel nochmal kurz auf den Knopf drückt, kann man auch den Akkustand abfragen. Battery level high. Sehr lustig. Und so weiter und so weiter. Noise Cancellation kann man ausschalten. Was hier auch noch sehr, sehr interessant ist, ist, man hat einen, kann ich euch jetzt nicht demonstrieren hier am Mikrofon, einen Ambient Sound, ja, sagen wir mal, Pass-Through. Ja, sehr kryptisch. Das heißt, dass man hat den Kopfhörer auf und der hat eine Touchpad-Bedienung. Ja, also wenn man nach oben streicht, wird es lauter, nach unten wird es leiser, links, rechts, dann vor und zurück. Ja, Doppelklick, Pause, nochmal Doppelklick, wieder Play, ja, und so weiter. Und wenn man mit der ganzen Hand sich quasi die Hand aufs Ohr legt oder auf den Kopfhörer legt, ja, dann schaltet er diesen Ambient Noise Modus ein und dann wird die Umgebung durch die externen Lautsprecher, Mikrofone aufgenommen und an euer Gehör weitergeleitet, so dass ihr die Umwelt sogar noch besser hören könnt als ohne diesen Kopfhörer. Und das ist absolut faszinierend, vor allem, wenn man das in Situationen hat, mit denen man mit anderen Leuten auch noch zwischendrin mal sprechen muss. Ja. Zum Beispiel, ihr hört Musik, ja, dann seid ihr an der Supermarktkasse dran und ihr wollt, ihr seht nur noch die Frau dort sitzen, die Lippen bewegen, das ist äußerst schlecht. Ne? Also einfach die Hand kurz dran halten und dann hört ihr sie. Ihr könnt auch den Modus dauerhaft aktivieren. Da ist extra ein Schalter dafür, Ambient Noise Modus. Und da kann man sogar wählen, ob man die komplette Hintergrundgeräusche, also alles hören will, ja, oder ob man nur die Sprache hören will. Auch das geht. Ja, faszinierend. Ich sehe schon, ich muss für das Testvideo muss ich das nochmal extrem kürzen, in 3-Minuten-Form oder sowas. Damit ich das hier ein bisschen ja, knackiger rüberkriegt. Ja, somit ist der Preis dann halt auch gerechtfertigt. Normalerweise kostet das Teil 399 Euro. Das ist natürlich extrem. Ihr kriegt den allerdings schon bei großen Anbietern für 299, ja, wenn sie im Angebot sind, ansonsten so zwischen 310 und 330. Ja. Aber er ist auch wirklich sein Geld wert, wenn man auf eben diese Noise Cancellation Wert legt. Der Sound, den habe ich getestet am Pixel XL. Wichtig dabei ist, dieser Kopfhörer kann Bluetooth 4.1, kann auch dieses aptX, ja, komme ich gleich nochmal dazu, und auch LDAC, ja. aptX ist das, was momentan benutzt wird unter Android 7 beispielsweise, um die Übertragung erstmal in Echtzeit zu machen oder, naja, Echtzeit, sagen wir mal, nicht so stark zeitverzögert. Normales Bluetooth, da merkt man dann schon, vor allem beim Filmgucken, ja, merkt man dann, hoppla, die Lippen bewegen sich nicht mehr synchron, ja, Bluetooth braucht zu lange. aptX ändert das, ja, und man hat ein synchrones Gefühl dabei. Ja, das, was man sieht, entspricht dem, was man hört. Also sehr wichtig für TV zu schauen beispielsweise. Ja, und aptX hat auch eine exzellente Übertragungsqualität. Ähnlich wie das LDAC. Das sind eigentlich zwei konkurrierende Systeme, wenn man so will. Android 8 wird dann auch dieses LDAC, das Konkurrenzsystem, noch nutzen. Android 7 hat eben das aptX, das ist aber mehr als ausreichend, wie gesagt, da kann man sogar drüber streiten, welches besser ist, LDAC oder aptX. Und ja, es ist in der Tat so, dass diese Systeme Konkurrenzsysteme sind, auch wenn die teilweise unterschiedlich vermarktet werden. Und damit ist die Soundqualität natürlich sehr, sehr hoch, das merkt man auch, wenn man eben dann zum Beispiel Und jetzt komme ich wieder zu diesem Theor zu dieser Theorie, wo ich dann eben auch sage, nö, deswegen ist mir das auch nicht so wichtig. Aber ja, ich habe es natürlich ausprobiert, ne? FLAC-Datei drauf mit dem ja, hoffentlich guten Ausgangsmaterial. Ja, das weiß man ja eigentlich nicht genau, ne, wie das Ausgangsmaterial ist. Hat sich aber zumindest mal gut angehört. Ja, da kann man eigentlich nichts sagen. Die Tiefen sind richtig da, ja, aber nicht zu dominierend. Die Mitteltöne sind vernünftig, sodass auch Gesang etc. Nicht blechern klingt, sondern richtig schön in die Musik übergeht, und die Höhen sind sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und die sind wirklich kristallklar. Problem ist natürlich, dass ihr das in der Praxis nicht brauchen werdet. Ja, deswegen habe ich das auch nicht so intensiv getestet, aber auch natürlich deswegen, weil mir einfach die Geräte dazu nicht zur Verfügung stehen, die Frequenzmesssysteme etc. Ja. Also so ein Testkopf, ne, habe ich einfach nicht. Das Problem ist, auf dem Smartphone habt ihr normalerweise 320, wenn ihr gute Qualität habt, 320 Kilobit Sekunde MP3-Dateien, ja, und das war's, ja. Ich meine, FLAC, da braucht man schon ziemlich viel Platz, ja, und wo kriegt ihr das her, das FLAC, ja? Google Music, alles 320 Megabit Sekunde, Kilobit Sekunde oder was, ja, egal, Kilobit Sekunde, Dateien, ja, MP3, was, besser geht's nicht. Ihr könnt dann noch eine 500 Kilobit Sekunde Ogg-Vorbis-Datei drauf machen, ja, wenn ihr dann das zum Beispiel von CD selbst samplet, ja, aber dann müsst ihr das lokal auf dem Gerät speichern. Sobald ihr das bei Google Music zum Beispiel hochlädt, wandelt der das um in 320 Megabit Sekunde, Kilobit Sekunde, MP3, ja, meine Güte. Und das war's. Könnt ihr vergessen. Ja? Das Ausgangsmaterial, da könnte ich euch jetzt so eine halbe Stunde drüber was erzählen, dass die meisten Musikfirmen das sowieso von der CD rippen. Also bestmögliche FLAC-Qualität geht da gar nicht. Ja, also 96 Kilohertz beispielsweise, ja, beziehungsweise 24-Speed-FLAC-Sound. Was soll das? Ja, wenn das Ausgangsmaterial nicht so ist, braucht man das auch nicht. Ja. Es ist einfach sinnlos, weil das ist eine Lossless-Kompression, und dann wird es nur besser werden, wenn das Ausgangsmaterial eben auch besser ist als CD-Qualität. Aber das Ausgangsmaterial ist eben nun mal bei fast allen Musikdiensten, bei vielen, sogar Super-Audio-CDs, ja, ist das Ausgangsmaterial eine CD. Ja, das musst du euch mal vorstellen. Das heißt, da muss schon bei der Aufnahme des Songs, müssen da schon die entsprechenden besseren Codecs verwendet werden oder Speichermöglichkeiten verwendet werden. Es reicht eben nicht aus, wenn man eine CD dann umkonvertiert, ja, in ein 96 Kilohertz Audiodatei mit allen möglichen vielen Fans. Das ist Unsinn, das ist Blödsinn. Das wird nicht besser dadurch, ja. Es ist auch immer so eine landläufige Meinung, ja. Wenn man, da hat man MP3-Datei mit 128 Kilobit Sekunde, da kommen die Kiddies und kodieren das um auf 320 Kilobit Sekunde und meinen dann, ja, hier, ich hab die verbessert, ne, ja, voll der Sound, ey, ne? 320 Kilobit Sekunde, nein, es ist sogar noch schlechter geworden, weil das beides also verlustbehaftete Kompressionen sind, und dann ist es einfach nochmal komprimiert worden. Das ist alles so furchtbar, diese Missverständnisse, ja. Und da fallen aber auch oft die Audiophilen drauf rein, ja, die dann sich eine Anlage holen, die wirklich die alles ausreizen könnte, ja. Ja, und dann stellen sie irgendwann fest, oder nein, sie wollen es eben nicht feststellen, ja, dass das Ausgangsmaterial eben eine CD-Qualität ist, ja. Wenn sie vielleicht 2.000 oder 3.000 Euro einsparen können, weil dafür kriegt man eine CD-Qualitätanlage locker. Gut, wie auch immer. Der Kopfhörer ist gut. Die Soundqualität ist gut, die Noise Cancellation ist fantastisch, ja, und deswegen Daumen hoch für den Sony, ja, und man kann es richtig schön genießen, die Musik, und da kommt es eigentlich drauf an, nicht diese Kilobit-Gedudeleien, sondern einfach Musikgenuss. Ich war überrascht jedenfalls und Kaufempfehlung, wie gesagt. Der QC35 bin ich aber überzeugt davon, zumindest was die Soundqualität betrifft, steht er dem Sony MDR-1000X in nichts nach. ANC war er ja lange Zeit der Platzhirsch, also der beste Kopfhörer, den man für Geld kaufen konnte. Und der Rang, der ging jetzt an den Sony, wenn das einem besonders wichtig ist. Gut, dann komme ich mal zu den News. Samsung arbeitet an einem Bixby-Lautsprecher. Wer hätte das gedacht, ne? Ich hab's mal erwähnt, glaube ich, dass ich der Meinung bin, dass nicht mehr lange dauert und Samsung wird sowas ankündigen, wie eben diese Google Home und Alexa und so weiter, ne? Das machen. Ja. Und genau so war's. Also, die entwickeln jetzt kräftig einen voice-aktivierten Lautsprecher mit dem Digital Assistant Bixby drin, ja, um eben in Konkurrenz zu ziehen zu Google und zu Amazon und ja, Apple kommt ja auch noch ins Spiel demnächst, ja, und dann werden wir einiges haben. An Auswahl und naja, Bixby muss erstmal laufen, die werden das noch sehr, sehr stark merken, haben es auch schon gemerkt, sie kriegen es einfach nämlich nicht zum Laufen vernünftig, dieses Bixby, weil Samsung die Daten einfach fehlt, die haben nicht genug Daten von ihren Nutzern, wie sollen die das dann machen? Also heißt, die müssen jetzt erstmal Daten sammeln bei den Nutzern. Ist da irgendwo so eine Alarmsirene jetzt gerade losgegangen? Samsung muss jetzt Daten sammeln wegen Bixby. Hallo? Hallo? Nein? Keiner angegangen? Okay. Naja, ist auch nicht Google. Auf jeden Fall ist es interessant und wie ich das schon immer gesagt habe, also Google Home oder Google muss ich jetzt auf die Hinterbeine stellen. Ja, von Cortana spricht ja kaum noch jemand, sind wir uns dritter Platz. Ich habe es in der Rios Wochensicht gesagt. Alexa allerdings, oder Amazon Echo halt ganz weit vorne. Also der Alexa-Dienst ist ganz weit vorne. Ja. Und da müssen sich alle was einfallen lassen, um da überhaupt ranzukommen. Hm. Unfassbar. Bei Aldi, ja, Achtung, was? Schon wieder die Alarmsirene? Nein, ich höre nix. Tut mir leid, ich höre nix. Also bei Aldi geht ein Tablet diesmal über die Ladentheke für glatt 80 Euro, 79,99, unfassbar. Ja. Da musste ich natürlich mal gucken, weil das ist ja ein super Preis. Ne? Als Konkurrenz zu den Amazon Fire Tablets, die auch immer so in dem Preisbereich liegen, zumindest die unteren Modelle. Und siehe da, so schlecht ist das Teil gar nicht, zumindest mal von den technischen Daten her. Gut, man darf hier wirklich nichts erwarten groß, ja. Deswegen, wenn ich sage gut, heißt es in Relation zum Preis 80 Euro. Ja, also da kriegt man ein 7 Zoll Display mit HD-Auflösung, 1280x720 Pixel Auflösung, also kein Full HD, ja, 1 GB RAM, ja. Ja, das ist tatsächlich, also das ist der Hauptspeicher dann, ne? 3000 mAh Akku, immerhin USB-Host-Funktion, die Sensoren sind alle drin, auch noch interessant, ja, finde ich ganz wichtig, ein 3G-Netzwerkmodul, so dass ihr da tatsächlich eine SIM-Karte reinlegen könnt, ja, um dann auch unterwegs damit was anfangen zu können. Ja. WLAN N ist integriert, ein Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz und drauf ist Android 6.0 Marshmallow, war jetzt mal eigentlich schon zu erwarten, ja, dass hier kein Android 7 drauf ist, aber okay. Ne? 8 GB interner Speicher ist vorhanden, ausbaubar ist das Teil mit einer Micro-SD-Karte, 128 GB gehen da maximal rein. Zumindest die Daten kann man da eben dann sichern, ja. Und ja, Bluetooth 4.0 und so weiter, also alles drin, was man braucht, ja, eine Kamera, aber mit 2 Megapixeln, naja, dürfte man nicht besonders dürfte man nicht besonders weit kommen, ne? Aber ihr merkt schon, das ist anders ausgelegt, und zwar auf ein Surf-Tablet, mit dem ihr einfach im Internet surft, ja, und Musik hört und E-Books liest. So wird es vermarktet, denn dabei ist auch 10 Euro E-Book-Guthaben für dieses neue Aldi Live E-Books, ja, und 60 Tage gratis Aldi Live Music-Zugang. Ja, das basiert auf diesem Napster-Angebot und bietet so in etwa die Song-Auswahl wie auch Google Play Music in etwa, ja, und ist von der Art her das Gleiche. Und eine Aldi Talk Starter Set oder ein Aldi Talk Starter Set mit 10 Euro Startguthaben. Also, das heißt, 10 Euro E-Book-Guthaben, 10 Euro Startguthaben, die 60 Tage gratis Aldi Live Music 2x7,99, rechne ich jetzt gar nicht mal mit. Dann kostet das Tablet auf einmal nur noch 59,99. Ja, das ist unfassbar. Und ich meine, da kann man jetzt wirklich dann nicht mehr motzen. Also 1 Gigabyte ist natürlich unter ferner Liefen, ja. Genau wie die 8 Gigabyte Speicher, da kriege ich die Krise. Ja, aber ich meine, soll ich jetzt wirklich für 60 Euro die Krise kriegen? Ja? Also das wäre dann ungerecht irgendwo. Ja, dieses Tablet ist nicht für die Leute gedacht, die die neuesten Apps nutzen wollen, sondern das ist für die Leute gedacht, die unterwegs lesen wollen oder daheim lesen wollen, E-Books. Ja, wie gesagt, geht unterwegs durch das 3G-Modul, die unterwegs Musik hören wollen, ja, und die eben damit auch halt SMS oder ähnliches verschicken wollen, Messaging-Dienste nutzen und so weiter und so weiter. Und dafür ist das gut genug. Es ist nicht geeignet für die Leute, die eben da mehr tun wollen, wie spielen, also größere Spiele oder sonstiges, das kann man gleich vergessen. Yo! Dann, was haben wir noch? Ja, Google Allo, der Desktop-Client, kommt in den nächsten Wochen, ja. Oder es wird noch ein paar Wochen dauern. Das kann man also so oder so sehen, ja. Offiziell hat man sich jetzt wieder zu Wort gemeldet. Nick Fox, der Google Vice President of Communications, hat es ja im Februar schon angedeutet, dass es bald einen Client geben will. Das hat jetzt aber schon ganz schön lange gedauert. Ja. Die Leute sehen das nicht ganz so schlimm, weil sie sagen, okay, lieber ein vernünftiger Desktop-Client, als dann eben hier was schnell hingepfuschtes. Ja. Ja, gut. Die 10% von den Nutzern, die das wirklich brauchen, wenn es überhaupt 10% sind, ein Desktop-Client, ich weiß nicht, ob es noch nicht so ganz so vorgedrungen ist, ne? Doch, es ist schon vorgedrungen, zumindest bei den Ancast-Hörern, ja, dass heutzutage eigentlich, also von den normalen Leuten, von den Konsumenten, von den vom allergrößten Teil der Android-Nutzer, die werden sich nie übers Netz, also über einen Laptop oder sonstiges ins Netz einbuchen, sondern die machen das alles über Tablet und Smartphone. Ja, das ist das neue Internet. Ja, und wir so, ja, die Generation PC, ja, die guckt da zwar manchmal mit Unverständnis und Kopfschütteln dann, warum sich die Leute hier abquälen, auf einem kleinen Display ins Internet zu gehen. Auf der anderen Seite ist, das kleine Display mit Internet hat man überall dabei, hat man immer dabei. Das ist überall, ja, das ist, wenn man TV klotzt, ja, liegt's da unterm Tisch, ja, wenn man auf dem Klo ist, hat man's dabei. Es ist überall dabei. Ja, und deswegen kann man das auch nutzen. Es hat auch mal jemand, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ein kluger Mensch hat mal gesagt, wegen den Kameras, ja, es gibt ja auch diesen Hype da mit den Kameras, mit RAW-Format und allem möglichen Gedöns und riesige Kameras, Zoom-Objektive, die so groß sind, dass man damit jemanden totschlagen kann, ja. Da weiß man jetzt nicht mehr, ob man einen Raketenwerfer in der Hand hat oder eine Kamera. Aber ja, bei manchen Journalisten macht das auch keinen Unterschied. Aber es ist dann halt so, dass das alles nichts nützt, ja, wenn man die nicht dabei hat. Ja, und das hat dann auch einer formuliert, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Ja, und das heißt, wenn man ein Bild mit dem Handy schießt, das Bild mit dem Handy schießt, ja, ist es nicht wichtig, ja, wenn man nicht die Super-Mega-Kamera hat. Man hat das aufgenommen. Die Super-Mega-Kamera liegt dann irgendwo anders. Da hätte man das Handy nicht dabei gehabt, hätte man das gar nicht können aufnehmen. Man hätte nicht diese Situation einfangen können. So ist es. Und so geht's eben auch den Leuten mit diesem System. Ich selbst, obwohl ich ja zu dieser Generation PC gehöre, ja, also das heißt, eigentlich alles am Computer mache, ja. Ich habe früher sogar Notizblock verbannt, ja, das ist alles am Computer gemacht worden. Heutzutage ist der Notizblock in meinem Handy. Warum? Weil ich den Notizblock dabei habe. Ja, das war damals lustig. Da hat der Computer daheim gestanden. Ich habe es in meinen Notizblock eingetragen und ja, da muss ich jetzt nach Hause. Ernsthaft, da seht ihr mal, wo die Probleme liegen. Ja, und hier, Handy hat man dabei. Also, das Handy ist eben der Mittelpunkt geworden vom Internetzugriff auch und das spielt dann eben für die Leute kaum noch eine Rolle, wenn es da eben kein Desktop-Client gibt. Über SMS-Integrierung hat man noch nichts gehört. Das wollen wesentlich mehr Leute integriert sehen. Warum die jetzt zuerst mit dem Desktop-Client rummachen, weiß ich nicht. Dafür haben die ja eigentlich schon ihr System. Aber ja, gut, das wird jetzt die 10%, die laut schreien, weil wie gesagt, vielleicht sind es gar keine 10%, die laut schreien nach dem Desktop-Client, wird es jetzt vielleicht beruhigen. Ja. Die anderen 90%, die jetzt da SMS wollen, mir unverständlicherweise, gehen da erstmal leer aus. Ich weiß nicht, was man sich davon verspricht. Denken die jetzt, Ello wird der Hit bei den Leuten, weil die jetzt ein Desktop-Client drin sind? Also ich weiß nicht, die paar Prozent eben, gut, nehmen wir mal an, die würden jetzt alle auf Ello umsteigen. Alle, die wohl ein Desktop-Client wollten und moniert haben, würden jetzt auf Ello umsteigen. Das wäre noch nicht mal ein laues Lüftchen für Ello. Ja, weil es einfach zu wenige Menschen sind, die das überhaupt wollen. Ja? Da wäre das mit der SMS vielleicht von der Strategie ja ein bisschen besser gewesen, das eher zuerst zu machen, aber ich glaube nicht mehr, dass es kommt dann, weil eben ja Google sich da mit seinem eigenen Messenger selbst stark macht und den drastisch ausbaut, während man eben hier bei Ello offenbar keine Intention hat, da eine SMS-Funktion einzubauen. Warum auch? Man hat sie ja schon. Man hat ja eine eigene App mit SMS-Funktion. Warum sollte man dann nochmal eine machen mit SMS-Funktion? Ja. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, bei Hangouts fliegt das ja sogar raus. Also das ist eigentlich klar, wie da die Zeichen dann stehen. Gut, wie dem auch sei, schlecht ist es ja nicht, warum auch nicht, ja, die sollen das von mir aus machen, ich habe es ja letzte Woche auch schon gesagt, und der Desktop-Client können die auch machen, ja, die Leute, die den nicht haben wollen, kriegen ja dadurch hoffentlich keinen Nachteil, ja, und dann ist ja alles okay. Ja. Google arbeitet an einem Always-on-Display-Modus für das Google Pixel und eventuell vielleicht auch für mehr Telefone. Und zwar bei Android 8 soll das integriert werden. Kandidaten sind natürlich neben dem Google Pixel auch die Nexus-Geräte, ja, die ein 8.0-Update bekommen werden. Und das wäre eine, sage ich mal, eine interessante Sache, wenn das gehalten wird, was eigentlich versprochen wird. Das Problem mit diesen Ambient Displays ist ganz klar. Die Idee ist, man hat das Display ist immer an, in einem Modus, der weniger Strom verbraucht. In der Praxis ist es allerdings leider so, dass auch dieser Ambient Modus viel zu viel Strom verbraucht, so dass es kein Nutzen gegenüber dem Akkuverbrauch hat, also bei der Abwägung. Ja, wenn ich mich also entscheide, ob mein Smartphone 6 Stunden oder 5 Stunden länger durchhält oder ich das Ambient Display benutze, diese Funktion, dann ist ja klar, dann benutze ich eben dieses Ambient Display nicht und habe dann mehr Akkulaufzeit. Das heißt, es darf also vom Nutzen her darf es nicht so viel Akkulaufzeit verschwenden. Und Google arbeitet daran und die haben offenbar eine Möglichkeit gefunden, zumindest bei einigen Geräten, dass eben weniger Strom verbraucht wird. Es wird auch hier ganz klar gesagt, dass das eine sehr große Bereicherung wäre für die Google Pixel-Geräte, wenn das passieren würde. Und eine Aufwertung, ja, es wird explizit auch genannt, dass auch die alten Pixelgeräte, was heißt die alten, also die momentanen Pixelgeräte, das bekommen durch das Android 8 und natürlich auch Pixel 2 und Pixel 2 XL. Ja. Die Sache ist halt die, man kann mit diesen Ambient Display Funktionen schon eine Menge anfangen. Beispielsweise kann man Statuszeile oder Statusmeldungen permanent eingeblendet lassen, ja? Was gerade bei für Leute, die eben das Handy immer auf dem Tisch liegen haben, ja, sehr nützlich ist. Man kann damit eben nicht nur durch eine blinkende Leuchtdiode sehen, da ist was eingekommen, sondern eben auch durch eben auch mehr Informationen auf dem Display erkennen, ja. Das können auch andere Sachen sein, Spielereien beispielsweise, ja, aber auch Dinge wie die Uhrzeit ist vielen Leuten auch wichtig, ja. Also für viele wäre das schon gut, wenn die einfach das Handy, die das auf dem Tisch liegt, auch immer die Uhrzeit mit anzeigen würde. Ja. Da hat man so einfach im Blick, das ist angenehm. Aber wie gesagt, man kann auch Spielereien mitmachen, Bilder anzeigen, die eben gedimmt sind, ja, und so weiter und so weiter. Es gab da mal so ein System, das hat sich Daydream genannt, ja, das konnte man unter bestimmten Umständen eben auch aktivieren, ja, zum Beispiel, wenn das Handy geladen wurde, ist der Daydream-Modus, konnte man einstellen, dass dann zum Beispiel der Daydream-Modus eben automatisch aktiviert wurde und dann konnte man auch solche Dinge einstellen, was auch gar nicht mal so schlecht war. Ja, also ich fände das eigentlich ganz gut. Bisher war ich eben kein Fan von diesen Ambient-Display-Geschichten. Ich habe auch diese Ambient-Notification, das ist nicht genau das Gleiche, was jetzt gemacht werden soll, aber das habe ich bei mir auch ausgeschaltet. Das bedeutet, das Display geht kurz an, zeigt also die Nachricht quasi, hier ist eine Nachricht eingegangen, dann geht es wieder aus. Das ist meiner Meinung nach nicht besonders ertragsbringend, ja. Also das für die Zeit, wo das dann angezeigt wird, da müsste ich dann gerade aufs Display gucken, ja, und dann ist es wieder weg. Nein, da ist mir die dauerhaft blinkende Leuchtdiode dann doch lieber. Ja. Anders hier bei diesem Modus, wenn das Display immer an ist und immer diese Informationen zeigt, dann ist das wieder was anderes. Dann hat man auch einen Nutzen davon. Wie gesagt, man kann sich noch andere Sachen anzeigen lassen. Wenn die eine API da entsprechend rausbringen könnte, könnten Statusinformationen von allen möglichen Programmen auf Wunsch eben dort eingeblendet werden auf diesem Ambient-Display. Ja. Übrigens, das Pixel ist für Ambient-Display zumindest mal grundsätzlich gut ausgerüstet, weil das ein AMOLED-Display hat. Das heißt, Hintergrund schwarz, gedimmtes Display als Ambient-Display und schon geht schon mal grundsätzlich der Stromverbrauch stark nach unten, denn ein schwarzer Hintergrund braucht fast keinen Strom, ja, im Vergleich zum weißen Hintergrund, ja, das macht sich also bemerkbar, aber das allein reicht nicht. Da muss Google schon noch ein bisschen zaubern. Wie das im Einzelnen funktionieren soll, weiß ich nicht. Vielleicht haben die die Möglichkeit, dieses Display, einzelne Pixel anzusprechen mit weniger Spannung. Und das wäre beispielsweise dann schon ein Riesenfortschritt, denn dann kann wirklich immens Strom gespart werden. Aber das ist nur eine Spekulation von mir. Wenn die das tatsächlich können und es umsetzen werden, dann wäre das natürlich fantastisch. Dann könnte man vielleicht mit nur 1, 2 oder 3% mehr Stromverbrauch dieses Ambient Display nutzen und das wäre, glaube ich, schon akzeptabel. Aber ja, wenn es 10% oder mehr sind, nein, dann dafür wäre mir das Ambient Display, das wäre mir nicht so viel wert. Genau. Ich sag immer Ambient Display, eigentlich ist es ein Always On Display, was ich meine. Ne? Nur so mal zu Richtigstellung. Gut. Das HTC U11 schlägt das iPhone 7. Shocking. Genau, auf NTV. Ja, NTV, der Mainstream-Sender. Die haben tatsächlich die Benchmarks von AnTuTu veröffentlicht. Und das sieht man ganz klar, dass das HTC U11 jetzt der neue Platz hier ist. Mit 1080 und 79 Punkten zieht es am iPhone 7 Plus vorbei. Ja, und zwar mit einem relativ klaren Abstand von 174.299 Punkten. Wow. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Also HTC hat sich offenbar da gemausert, ja, und hat eben hier einiges geschafft an an die Leistungsfähigkeit hier ein bisschen was anzulegen und eben stärker zu machen, das Teil. Wahnsinn, HTC U11, dass das so ein Powerhorse wird, das hätte ich mir nicht gedacht. Ja, unglaublich. Das hat mich träumen lassen, sowas. Ja. Aber unverhofft kommt oft, wie es so schön heißt. Ja. Xiaomi bringt Nougat-Updates für viele seiner Geräte. Das dürften jetzt die Xiaomi-Fans freuen. Xiaomi Mi 6 natürlich, klar. Mi Max 2, bei diesen beiden ist es sogar schon verfügbar. Ein Test gibt es beim Redmi 4 und 4X. Das Mi 5C ist schon geplant. Ja. Das Xiaomi Mix und Xiaomi Note 2, Xiaomi 5S und 5S Plus werden alle getestet. Das Redmi Note 4 und 4X ist also schon geplant und genau wie das Mi Max geplant ist, oder Mi 5 ist dann ebenfalls schon erhältlich. Mi Note, Mi 4C und Mi 4S sind eben auch schon geplant. Also die alle kriegen tatsächlich ein Nougat-Update. Und ich finde, das ist respektabel. Also da gibt's nichts dran zu meckern. Ja. Für eine Nicht-Google-Firma, also nicht Pixel, nicht Nexus, muss ich sagen, ist das ordentlich. Ja, das ist absolut ordentlich. Ne? Aber die Leute sind natürlich nie zufrieden. Das Redmi Note 3 soll nicht unterstützt werden, heißt es da. Aber das weiß ich jetzt gar nicht, inwieweit das ist. Und vor allem, wo der da Hintergrund liegt. Das könnte am Prozessortyp beispielsweise auch liegen. Ne? Es ist nicht so, dass das alles immer nur irgendwie aus Absicht gemacht wurde. Ne? Da sitzt keiner und sagt von wegen, nee, den User, den halten wir das Update vor, das machen wir einfach nicht. Ja? Also nö, ne, machen wir nicht. Na, so ist es nicht. Community, da gibt es ein kleiner Nachtrag und zwar nochmal zum Line Messenger. Ich habe ja letzte Woche, da war es ein Line Messenger gesagt und habe nochmal ein kleines Video gepostet, separat, weil es ja die App der Woche wurde. Und hat dann der Arndt geschrieben, mag sein, dass er Aufmerksamkeit verdient, also der Messenger. Aber solange WhatsApp keinen gravierenden Mist baut, wird Line bei uns keine Chance haben. Ja, und ich weiß nicht, also erstmal, grundsätzlich ist mir es vollkommen wurscht egal, welche die meistgenutzte App ist. Ist es mir sowas von wurscht. WhatsApp, warum? Nein, also ich fange damit gar nicht erst wieder an. Ja? Aus einem ganz einfachen Grund, ein Messenger müssen nur die Leute installiert haben, mit denen man in Kontakt treten will. So. Die ganze Welt interessiert mich einen feuchten Kehricht. Mich interessiert es überhaupt nicht, ob 5 Milliarden Menschen irgendwas sich mit der SMS in der Nase rumpopeln, ja. Interessiert mich nicht, ja. Es ist nur wichtig, was die paar Leute haben, mit denen ich tatsächlich in Kontakt treten will. Nur das ist wichtig. Also, das ist immer das Erste. Zweitens, wie oft soll eigentlich WhatsApp noch gravierenden Mist bauen? Also ich weiß nicht, was die noch alles machen sollen. Ne? Aber vielleicht hat es ja der Gesetzgeber letzte Woche nochmal klar gemacht, dass nämlich möglicherweise die Leute, die WhatsApp installiert haben, richtig Ärger bekommen könnten. Dort wurde nämlich entschieden, ne, dass es nicht ganz so einfach legal ist, wenn jemand die Adresse oder die Daten in seinem Telefonbuch hat, er WhatsApp installiert und WhatsApp dann die Daten abzieht. So wird es nämlich gemacht. Im Prinzip braucht man dann für das Installieren der App eine Einverständniserklärung von allen Leuten, die im Kontaktbuch sind, also im Telefonbuch. Das ist kein Witz, das ist entschieden worden. Ja, weiß zwar nicht, ob das in welcher Instanz das Urteil noch Bestand haben wird, aber es sieht wohl so aus, als ob es datenschutzrechtlich auch tatsächlich relevant ist. Denn im Prinzip, das ist ja gerade das Schlimme, ich bin nicht bei WhatsApp aus einem Grund. Wenn aber jetzt jemand bei WhatsApp ist, der meine Adresse und meine Telefonnummer in seinem Handy hat und der hat WhatsApp, diesen Virus da drauf, ja, dann sind meine Daten auch bei WhatsApp gelandet. Und das kann nicht legal sein. Genauso sind auch die Richter dann dem jetzt gefolgt. Ja. Und jetzt warten wir mal ab, was da passiert. Ja. Kann man mal gespannt sein. Also vielleicht ist das ja noch der ausschlaggebende Grund dann. Ja. Vielleicht sollte man mal aufpassen, wenn man WhatsApp installiert. Da ist man nämlich schon mit einem Bein, ja, schon fast im Knast. Ja. Um es mal überspitzt auszudrücken. Ja. Aber ansonsten hat die Firma ja selbst so viel Mist gebaut, ne? Also Datenlecks und am Anfang unverschlüsselte Kommunikation und allen möglichen Kram, was da Skandale, was man immer so gern so schnell wieder vergisst. Ne? Dann gehören die auch noch zu Facebook, das ist noch schlimm genug. Und also weiß man, was noch alles da passieren soll. Ne? Also ja. Mist genug, würde ich sagen. Hm? So, und wie gesagt, was die Leute nutzen, interessiert mich sowieso nicht. Die Elite nutzt sowieso immer nur was anderes, was die Masse nicht nutzt. Ja. Und wenn man erzählt, alle nutzen das heißt dann, okay, dann nutze ich das nicht. App der Woche, Final Fantasy 15, A New Empire. So sieht das aus. Und was ist daran jetzt so besonders? Naja, das habe ich auch mich gefragt nach der App-Installation erstmal. Ja. Und vor allem, warum soll ich die App der Woche machen? Ja. Was für einen Grund gäbe es für Final Fantasy 15 App der Woche zu machen? Also, erstmal, ich total gefreut. Final Fantasy 15 installiert. Geil, Final Fantasy 15 für Smartphones. Oh ja, Wahnsinn. Ja. Dann installiert und oh mein, nein, das gibt's doch nicht. Was ist da los? Das ist ja bloß eine Aufbausimulation. Weiß nicht, wie, die gibt's wie Sand am Meer, ja, so wie, wie heißen die da alle? Ach, ihr kennt die da alle, schon, wo im Fernsehen Tag und Nacht Werbung läuft, ja. aber ich dachte, das darf nicht wahr sein. Was hat das mit Final Fantasy zu tun? Ja, das kann man allerdings fragen. Ich meine, klar, die kurze Geschichte, die dahinter steckt, handelt halt mit den Charakteren aus Final Fantasy 15. Und ja, es ist tatsächlich nur eine Aufbausimulation in diesem Stil, Empire, Kingdoms, bla, Schwallfasel, wie die da alle heißen, ja, keine Ahnung, Clash of Clans oder sonst irgendwas. Ja, wo man dann eben seine Stadt auch schützen muss, aufrüsten muss und dann kann man angegriffen werden von anderen Spielern und kann dann seine stundenlange Arbeit dann Bach runtergehen sehen, toll. Dann kann man sich Sachen kaufen, damit das eben nicht passieren kann. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, In-App Purchases. So, jetzt habe ich aber, es klingt so negativ, wieso ist denn das Ding dann eben App der Woche? Ganz klar, weil es die beste Aufbausimulation ist, die es gibt. So sieht's aus, ja, meiner Meinung nach. Die Grafik ist schön gelungen, es ist relativ bugfrei, ich habe nichts Negatives feststellen können in der Zeit, in der ich das gespielt habe. Es läuft auch auf einem älteren Gerät, also auf einem Tablet, das Sony Xperia Z3 Compact, läuft es einwandfrei, ohne Ruckler, ohne Verzögerungen. Der Sound ist mal äußerst schön. Normalerweise ist da immer so ein richtig nerviges Gedudel da im Hintergrund. Ja, das schaltet man dann als erstes ab. Hier habe ich sogar mal angelassen. Ja, Wahnsinn. Passende Musik halt. Die Bedienung ist relativ übersichtlich gestaltet und auch am Anfang vor allem das Tutorial ist richtig gut erklärt gemacht. Da wird nicht nur einfach ein Haufen Sachen hingeschrieben, wo man dann einfach weiterklickt und es gar nicht durchlesen will mehr, sondern das ist alles schön und anschaulich gemacht. Ja. Auch weiterhin gibt es dann immer wieder die Möglichkeit, die Standardmissionen oder Quests einfach anzuklicken auf dem Hauptscreen. Da muss man nicht irgendwie noch ein Untermenü, ein Questmenü oder sonst irgendwas reingehen. Ja. Sondern man kann sie direkt auswählen, so dass man also recht schnell das erledigen kann. Ja. Die ganzen Werte der Stadt und was man auch tun kann, ja, und so weiter und so weiter. Man kommt allerdings recht schnell an die Grenze, wo man eigentlich nur mit Geld weiterkommt oder eben sehr, sehr lange spielen muss. Was schwierig sein kann, wenn man tatsächlich in einem Gebiet ist, wo zum Beispiel viele Gegner drumherum sind, dann kommt man oft gar nicht dazu, seine Stadt richtig aufzupowern. Dann wird man schon platt gemacht. Aber so ist das nun mal bei den Spielen. Und davon, von dieser Art von Spielen, ist das eben das Beste, was ich bisher gesehen habe. Klar, übersichtlich, schöne Grafik, guter Sound. Und da macht es sogar Spaß, wenn man nicht unbedingt dieser Genre-Fan ist von dieser Aufbaustrategie. Genau, deswegen, und nicht wegen dem Franchise, wobei, das ist natürlich dafür verantwortlich, Final Fantasy, der Name, dass ich mir das überhaupt erstmal angeguckt habe. Ja? Ich habe natürlich was anderes erwartet, deswegen erstmal enttäuscht, aber dann wieder positiv überrascht, dass auch so ein Spiel gut sein kann. Final Fantasy 15, A New Empire nennt sich die App. Und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Die Community findet ihr auf YouTube. The Netcast heißt das. Und dort findet ihr dann die Sachen. Die ganzen Links und Informationen findet ihr auch unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken. thenetcasts.com. Das landet ihr irgendwo anders. Ein Test gibt es nochmal in Kurzform im separaten Video die Woche über und ich werde auch nochmal ein Video machen zur App der Woche. Das wird dann auch später in der Woche online gehen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!